Okay, turn to Proverbs chapter 7 with me this morning. Blättert jetzt mit mir zu den Sprüchen Kapitel 7. Father in heaven, we pray that you bless these words to our hearts. Vater im Himmel, wir beten, dass du diese Worte in unseren Herzen segnen wirst. Them, we ask. Und dass du sie verwendest, darum bitten wir dich. In unserem Leben. In a great way. Auf großartige Weise. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. How many people have ever had a nightmare? Wie viele von euch haben schon einmal einen Albtraum gehabt? How many people have never had a nightmare? Wer hat noch niemals sowas gehabt? When I was a kid, one of my worst nightmares was that I was in a submarine. Als Jugendlicher hatte ich mal einen, also der schlimmste Albtraum, den ich damals hatte, das war, dass ich in einem U-Boot mich befand. And it was a small submarine. Und so in einem sehr kleinen U-Boot. There was about five of us. There was five kids in it. I was one of them. Fünf Jungs waren wir da drinnen. And ich war einer von diesen. A ladder going straight up the middle. Und es gab da eine Leiter, die hinaufführte. To get out. Um wieder hinaus zu gelangen. And Frankenstein was in that submarine with us. Und Frankenstein war mit uns da drinnen. And he was chasing us around this ladder, you know, this like, and there was like pipes and stuff, so it, and it was like a you know, like a motor, so it was kind of a big circle. Und er hat uns da durch diesen Raum gejagt, hat alles Mögliche gegeben, so like, Motoren. And we're running around. Und er ist da hinter uns nachgelaufen und, around and around this circle. Und wir sind da im Kreis gelaufen. Screaming. And every time we go around, one kid goes up the ladder. Und wir sind da schreiend durch die Gegend gelaufen. Jedes Mal eine Runde zu Ende gelaufen, weil es einer hinaufgeklettert ist. Finally I'm the last kid. Bis eben ich dann das letzte Kind war, das da noch drinnen war. Und ich laufe und komme dann auf die Leiter und klettere hinauf. And here comes Frankenstein. And I'm going. And you know the kids are up there. Come on, Rob. Und da kommt der Frankenstein hinter mir nach und die Kinder oben, sie schreien schon, komm, Rob, komm. Just as I was getting up there. Und wie ich dann fast schon oben bin. Frankenstein takes his fist and bam. Da kommt der Frankenstein und er schlägt mich auf die Schulter off the ladder. Mit seiner Faust und schlägt mich wieder runter von dieser Leiter. And I woke up and oh, I was like. Ich erwache und mein Herz pocht. And the funniest thing was my back hurt. Und das Seltsamste dabei war, ich hatte Rückenprobleme, Rückenschmerzen. Ach, Probleme, das Schmerzen. Hat geschmerzt. I don't know if it was psychosomatic or what, but it was hurting. I thought, wow, it even hurts. Ich weiß nicht, ob das psychosomatisch war, aber es hat geschmerzt. But this year I had the worst nightmare of my life. Aber dieses Jahr hatte ich wirklich den schlimmsten Albtraum meines Lebens. As far as a dream is concerned. Also was einen Traum betrifft. Happened in the last 12 months. So ist das in den letzten 12 Monaten passiert. I had this dream, it was so real. Und ich hatte diesen Traum und er war für mich so wahr. And my dreams are so realistic that I can give you 10,000 details of the dream. Und meine Träume sind so realistisch, dass ich euch da zehntausende Details nennen könnte. I can tell you the ties people were wearing. Ich könnte euch sogar sagen, welche Krawatten die Leute anhaben. I can tell you if people's fingernails were dirty or not. Ich könnte euch sagen, ob die Leute schmutzige Fingernägel haben. I mean, oder nicht. I am there. It's real. It's like I don't know this is a dream. Also ich bin wirklich da drinnen und ich weiß gar nicht, ob das ein Traum ist. And this dream happened. This nightmare was like this. Und dieser Albtraum war folgender. I got a phone call here in where I live now. Ich habe da einen Anruf erhalten, dort wo ich jetzt wohne. And my mother told me that where she used to live in New Jersey. Und meine Mutter hat mir da gesagt, dort wo ich damals lebte in New Jersey. They were going to build a barn. Da werden sie eine Scheune, da bauen sie eine Scheune. Near the house. Neben dem Haus. And they were going to dig near this big rock. Und sie graben dort bei diesem großen Felsen. And all of a sudden I realized in the dream. Und plötzlich ist mir klar geworden im Traum. As strange as this is going to sound. So seltsam das auch klingt. That when I was 17 years old. Als ich 17 Jahre alt war. I had murdered somebody. Hatte ich jemand umgebracht. And I had buried them near that rock. Und ich hatte diesen Menschen dort eingegraben bei diesem Felsen. And now they were going to dig right there. Und jetzt graben sie dort um. And this was so real. Und das war so wahr für mich, so real. It was so powerful. Und so mächtig. And I realized my whole life has just come to an end. Und mir wurde klar, mein ganzes Leben ist jetzt zu Ende. I'm going to go to prison now. Ich werde jetzt ins Gefängnis kommen. Unless, of course, außer natürlich, I can fly over to America. Ich könnte nach Amerika hinüberfliegen. And remove the body. Und den Leichnam wegschaffen. All these things going through my mind. Alle diese Dinge gehen mir da so durch den Sinn. And it's like, no, but that happened before I was a Christian. Aber nein, das ist doch passiert, bevor ich Christ war. I don't even know why I killed this guy. Ich weiß ja gar nicht, warum ich diesen Mann umgebracht habe. Now what do I do? Was ich jetzt mache? I won't see my wife anymore. Ich werde meine Frau nicht mehr sehen. I'll confess. Ich werde das einfach bekennen. I'll tell them it happened before I was saved. Und ich werde ihnen sagen, das ist geschehen, bevor ich errettet wurde. I probably will go to prison for years. Ich werde vielleicht jahrelang ins Gefängnis kommen. I won't see my wife. Ich werde meine Frau nicht mehr sehen. Die Gemeinde nicht mehr. My whole life is now coming to an end. Mein ganzes Leben hat jetzt ein Ende gefunden. And my mind was racing in the dream. Und mein Verstand hat da so gearbeitet. Is there a way out? In diesem Traum. Gibt's einen Ausweg? Gibt's einen Ausweg? And then suddenly I woke up. Und plötzlich wache ich auf. And you know what I thought? Und wisst ihr, was ich gedacht habe? I laid there for minutes. Ich bin da minutenlang gelegen. You know what I was thinking? Wisst ihr, was ich gedacht habe? Did I really do this? Habe ich das wirklich gemacht? I started thinking when I was 17. Ich habe begonnen darüber nachzudenken, wie ich 17 war. Did I kill somebody? Ich habe mich gefragt, habe ich da jemanden umgebracht? Es war so real. I was affected for 3 days. It was so real. 3 Tage lang hatte das Auswirkungen auf mich. So real war das. I don't think I slept the rest of the night. Ich glaube, ich schlief nicht diese Nacht. I kept thinking, did I do this? Ich habe dauernd gedacht, habe ich das gemacht? Of course I didn't. Na sicher habe ich es nicht gemacht. It was so real. Aber es war so real. I want to speak this morning on the subject of foresight. Ich möchte heute Morgen über das Thema des Voraussehens sprechen. The ability to see things, to perceive things as how they will happen in the future. Und zwar die Fähigkeit, Dinge vorwegzunehmen und in der Zukunft bereits zu sehen. Or how they might happen. Oder so, wie sie möglicherweise sein könnten. Foresight. Also Voraussehen. Is an extremely important principle for us in our Christian walk. Ein extrem wichtiges Thema für unseren Wandel als Christen. And we might define foresight. Wir könnten das Voraussehen folgendermaßen definieren. As having a nightmare, nämlich einen Albtraum zu haben, before it happens, bevor er noch geschieht. Or having a nightmare before the nightmare. Oder einen Albtraum vor einem Albtraum. This is foresight. Das bedeutet es vorauszusehen. To think it through. Etwas durchzudenken, put yourself there, sich dahin hineinversetzen, like it would really happen, so als würde es wirklich geschehen. And then ask yourself, do I really want to go this way? Und sich dann die Frage stellen, möchte ich wirklich diesen Weg gehen? If I open this door, wenn ich diese Tür öffne, what will happen? Was wird dann geschehen? Walk through it to the end. Geh hindurch und geh bis zum Ende. Put yourself in that situation, versetz dich hinein in diese Situation. Take a walk, mach einen Spaziergang through Schönbrunn and meditate. In Schönbrunn und denke darüber nach. That door that is tempting me, diese Tür, die da eine Versuchung für mich whatever ist, it might be, one of 100 doors, was das auch immer sein mag, das könnten hunderte verschiedene Türen if sein. I open that door, wenn ich diese Tür öffne, what will life be like if I walk it to the end? Wie wäre dann das Leben, wenn ich das bis zum Ende durchziehe? And use your imagination and think it through. Und gebraucht eure Vorstellungskraft, denkt euch das mal. This is foresight. Das ist das Vorhersehen. Have a nightmare in your mind. Einen Albtraum in Gedanken durchzugehen. Before you have a nightmare in your life. Bevor du einen Albtraum in deinem wirklichen Leben erfährst. Because that nightmare in your mind will be your greatest protection from a real nightmare. Weil dieser Albtraum in deinen Gedanken wird dich vor einem wirklichen Albtraum in deinem Leben bewahren. Now in Proverbs 7, there's one verse here. Sprüche 7, da gibt es einen Vers. It's this chapter speaking about a young man, und zwar ein Kapitel, das über einen jungen Mann spricht, who has no foresight, der nicht voraussieht. And he goes to a woman who is a harlot, und er geht zu einer Hure. In verse 22, Vers 22. Suddenly he follows her as an ox goes to the slaughter. Er folgt ihr augenblicklich, so wie ein Stier zur Schlachtung geht. As one in fetters to the discipline of a fool. Wie in die Fessel hüpft der Hirsch. Until an arrow pierces through his liver. Bis ein Pfeil die Leber ihm zerreißt. You see that movie, The Gladiator? Habt ihr diesen Film gesehen, den Gladiator? Shooting all these arrows, wo all diese Pfeile fliegen. Could you imagine an arrow coming and going right through your liver? Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Pfeil kommt geflogen und geht genau in eure Leber hinein. Just the thought of it, through your liver. Einfach dieser Gedanke, der Pfeil steckt in deiner Leber. If it goes through the liver, you're a dead man. Und wenn dich der Pfeil in der Leber trifft, bist du tot. Okay. As a bird hastens to the snare. Wie ein Vogel sich ins Fangnetz stürzt. Here it is. Nun, jetzt kommt der wichtige Punkt. So he does not know that it will cost him his life. Und nicht weiß, dass es um sein Leben geht. No foresight. Keine Voraussicht. He can't imagine. Wir können uns a nightmare in his mind before the nightmare happens in his life. So, wir können uns diesen Albtraum vorstellen, bevor der Albtraum im wirklichen Leben passiert. Now turn to 2 Samuel. Blätter zum 2. Samuel, Chapter 11. Kapitel 11. Now all of us have been through some kind of nightmare in our lives. Nun, alle von uns haben schon gewisse Albträume durchgemacht in unserem Leben. Some of them are self-inflicted and some of them just happened to us. Manche sind von uns selbst verursacht und andere sind uns einfach so passiert. My father was a prisoner of war in China for 3.5 years. Mein Vater war Kriegsgefangener in China 3.5 Jahre lang. And when he married my mother had no idea what she was getting into. Und als er meine Mutter heiratete, wusste sie nicht, mit wem sie sich da einließ. And then we were born. Und dann kamen wir auf die Welt. We were born and we were raised in the home of a person who was 3.5 years in a Chinese prison camp. Wir wurden da in die Welt gesetzt und wuchsen auf in einem Zuhause eines Mannes, der 3.5 Jahre lang in einem Gefangenenlager in China war. And that's why I had nightmares 5 out of 7 nights of the week all of my childhood. Und deshalb hatte ich meine ganze Kindheit lang 5 Tage in der Woche mindestens Albträume. I was so afraid to go to sleep at night. It was just, I was petrified. Ich hatte einfach solche Furcht, am Abend ins Bett zu gehen. Das war einfach für mich, the dreams were so real. Weil diese Träume eben so wahr I couldn't waren. Get out of them. Und ich konnte da nicht raus. Even if I knew in the dream this is a dream, like how do you get out? Selbst wenn ich wusste, das ist ein Traum, aber wie komme ich da raus? And that was not self-inflicted. Und das waren keine selbst eingebrockten Träume. So our first principle is that there's enough nightmares in our lives. Also unser erstes Prinzip lautet, es gibt genügend Albträume in diesem just Leben. From the course of life. Einfach durch den Lauf der Dinge. Number one, we don't need to add more to them. Also Punkt 1, wir müssen da nicht noch zusätzlich welche hinzufügen. Principle number 2, God is faithful in the nightmare. Und Prinzip Nummer 2 lautet, Gott ist treu in diesem and Albtraum. He will show himself strong. Und er wird sich als stark erweisen. As I look back now, und wenn ich jetzt zurückblicke, I realize, had I not been in that situation, da wird mir klar, wäre ich nicht in dieser Situation gewesen, I would not have this ministry today. Hätte ich diesen Dienst, diese Gemeinde heute nicht. All of that conflict, alle diese Konflikte, forced me to seek for solutions. Haben mich hingetrieben, nach Lösungen zu suchen. And then I found Christ. Und dann fand ich Christus. But the situation continued. Aber die Situation dauerte an. Because I brought my baggage into the kingdom. Weil ich meine ganze Last ins Königreich mitnahm. And it forced me into the Word. Und das hat mich aber wieder gedrängt zum Wort. And so something good came out of it. Also kam schließlich etwas Gutes hervor. But let's go back to the subject of foresight. Aber gehen wir zurück zu dem Thema der Voraussicht. Having a nightmare in my mind voluntarily, also willentlich einen Albtraum in meinen Gedanken durchdenken, so that it will keep me from a nightmare in my life, so dass mich das dann von einem Albtraum in meinem realen Leben abhält. Involuntarily, auf unfreiwillige Weise dann quasi. Look at 2 Samuel chapter 11. Schauen wir zum 2. Samuel Kapitel 11. David is about to go into his worst nightmare. Der David begibt sich da gerade in seinen schlimmsten Albtraum. Look at these first 3 words in English. Und schaut euch mal die ersten 3 Wörter an hier im Englischen. Let's see. Yeah, same 3 words in German. Im Deutschen sind es die gleichen 3 Worte. And never forget these words. Ich werde diese 3 Worte niemals vergessen. Then it happened. Und es geschah. Then it happened. Und es geschah. His worst nightmare happened. Sein schlimmster Albtraum geschah. Because he had no foresight. Weil er keinen Voraussehen hatte. Foresight is a part of wisdom. Voraussehen bedeutet auch Weisheit zu haben. If you look at the Book of Proverbs, wisdom, wisdom, get wisdom. Wenn ihr euch in den Sprüchen umblickt, da seht ihr, es wird immer auf die Weisheit hingewiesen. Proverbs 9:10. Sprüche 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Die Ehrfurcht vor dem Herrn, das ist der Beginn der Weisheit. Then it happened. Und es geschah. David's worst nightmare. Davids schlimmster Albtraum. In the spring. Und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres. At the time when kings go out to battle. Zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da geschah dieser schlimmste Albtraum. That David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they destroyed the sons of Ammon and besieged Rabbah. Da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. But, und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerten Rabbah. But, aber David stayed at Jerusalem. Aber David blieb in Jerusalem. No foresight. Kein Voraussehen. No foresight. What can happen when you're left alone? Kein Vorausblicken und daran denken, was passieren könnte, wenn man alleine bleibt. No foresight. What can happen when you are not accountable to someone? Kein Vorausblicken in Bezug auf das, was es bedeutet, niemandem gegenüber verantwortlich zu sein. Now, Billy Graham said in the early 80s, nun, Billy Graham hat gesagt in seinen 80ern, ja, he also in said den 80er this statement, Jahren, hat er Folgendes gesagt. I will never commit adultery, ich werde niemals Ehebruch begehen, because I will never be alone with a woman, ever. Weil ich niemals, niemals mit einer Frau alleine sein werde. Ever. Niemals. Unless it's his wife, ob das jetzt unless it's his wife, ob es jetzt die Frau ist, seine Ehefrau, außer dem, dass es seine Frau ist, unless it's his wife, also außer dass es seine Frau ist, or his grandmother, oder seine Großmutter, or his sister, oder seine Schwester, you know what I'm saying? Also ihr versteht mich. All right. It's interesting that George W. Bush, es ist schon interessant, dass George Bush, when he was running for president, als er sich um die Präsidentschaft bewarb, he had enough foresight, da hat er genügend Vorausblick, that he would never be found alone anytime, dass er niemals alleine sich irgendwo aufhalten würde. He always had male bodyguards with him everywhere he went. Er hatte immer seine Leibwächter dabei. They even slept in his hotel room. Die schliefen sogar im gleichen Hotelzimmer. And he said this, nothing, no one is going to bring a false accusation against me in this campaign. Und er hat gesagt, niemand und nichts wird eine falsche Anklage gegen mich erheben können in dieser Kampagne. Foresight. Ein Vorausblicken. That means you live the nightmare ahead of time. Das bedeutet, du lebst diesen Albtraum schon vorher and durch. You scare hell out of you. Und du bringst dadurch die Hölle da hinaus. And you live in this nightmare in your mind. Und du lebst diesen Albtraum durch. Until your heart is pounding. Bis dein Herz da pocht. Until your life is destroyed. Bis dein Leben zerstört ist. And then say. Und dann sagst du. It's only a nightmare. Es ist nur ein Albtraum. Right now. Jetzt. I can still change things. Jetzt kann ich noch immer Dinge ändern. I can still make decisions to avoid that. Ich kann noch immer Entscheidungen treffen, um das zu vermeiden. David had no accountability. David hatte keine Verantwortung, keine Verantwortlichkeit. Now in Ephesians 5:21, in Epheser 5:21, Paul said for us to be subject to one another. Da heißt es, dass wir uns gegenseitig verantwortlich sein sollen. I went to the internet yesterday. Gestern war ich im Internet wieder. And I went to Google. Und bin da auf die Google-Suchmaschine gegangen. And I define subject. Und ich habe dann gedrückt den Begriff Definition von verantwortlich sein. Yeah, and the sixth definition was. Und die sechste Definition davon war. To be accountable. Also verantwortlich sein. To be accountable. Verantwortlich oder Rechenschaft geben. To be accountable. Rechenschaft ablegen. Subject yourselves one to another. Sich gegenüber Rechenschaft ablegen. To be accountable. Verantwortlich sein. This is my greatest defense. Und das ist meine größte Verteidigung. Against a nightmare. gegenüber einem Albtraum. Be accountable. Rechenschaft abzulegen. Watch yourself when you're alone. Beobachtet euch, wenn ihr alleine seid. If you're living alone and you've got weaknesses of some kind. So wenn du alleine lebst und du hast irgendwelche Schwächen. Maybe you like to smoke dope at night. Vielleicht rauchst du ganz gerne eine Haschzigarette am Abend. I'm sorry, Lord. Es tut mir leid, Herr. I'm just so weak. Ich bin so schwach. It's my last one for the night, Lord. Das ist heute Abend meine letzte, Herr. Get a roommate. Dann schau, dass du einen Mitbewohner bekommst. Get a roommate. You will not be able to do that. Schau, dass du einen Mitbewohner bekommst, dann schaffst du das nicht mehr. Accountability is so powerful. Jemandem gegenüber verantwortlich sein, das ist wirklich mächtig. It neutralizes. Das neutralisiert. It neutralizes nightmares. Das neutralisiert Albträume. Just make sure you get the right roommate. Schau bloß, dass du den richtigen Zimmerkollegen oder Kollegin bekommst. If you're a guy, make sure it's a guy. So, wenn du ein Junge bist, dann schau, dass du auch einen Burschen als Zimmerkollegen hast. Girl, make sure it's a girl. Und als Mädchen ein Mädchen. And if you're a homosexual guy, und wenn du homosexuell bist, make sure it's not a homosexual guy. Dann vergewissere dich, dass das kein homosexueller Mitgenosse tendencies, ist. You know what I'm saying? Falls es da eben Tendenzen gibt. Have foresight. Also blicke voraus. Put yourself in the nightmare. Und versetz dich hinein in den Albtraum. And realize where this thing will go. Und werde dir klar darüber, wohin die Sache geht. Now look at David. Schaut auf den David. He exercises no foresight here. Er übt hier überhaupt keinen Vorausblick aus. Because he's not accountable to anyone. Weil er niemandem gegenüber verantwortlich ist. Now accountability means that somebody in my life. Nun, Rechenschaft abzulegen bedeutet, has the right to say you are wrong. Dass es in meinem Leben jemanden gibt, der das Recht dazu hat zu sagen, du bist da falsch. Be subject to one another. Seid gegenüber Rechenschaft schuldig. We are accountable to this book. So, wir sind diesem Buch gegenüber Rechenschaft schuldig. Everyone here has the right to say. Und jeder hier hat das Recht zu sagen, Pastor Rob, I felt you were wrong when you said that. Ich denke mir, du lagst da falsch, als du das sagst. If I said something strange, wenn ich etwas Seltsames sage, I've come to believe that Romans 1 was a cultural thing. Ich glaube, also dass Römer 1 wirklich so etwas mit Sektenwesen zu tun hat. Is a cultural. Oder mit kulturellen Dingen zu tun hat. It's cultural. It's not really. Es ist kulturbedingt. It doesn't really have effect on today. Also, dass das nicht wirklich Auswirkungen hat auf heute. And I believe that God has changed his mind toward homosexuality. Und ich glaube, dass Gott da seine Ausrichtung geändert hat in Bezug auf die Homosexualität. I actually think, you know, we could accept this whole idea of evolution. Und eigentlich glaube ich, diese ganze Idee mit der Evolution, das könnten wir schon auch annehmen. I mean, after all, what did Jesus really know? Ich meine, na, was hat denn Jesus denn wirklich schon gewusst? They weren't around long enough for science to tell them that things evolved. Sie hatten ja nicht so lange wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen, dass sie wussten, dass die Dinge sich entwickelt haben. What did Moses know when he wrote Genesis 1? Was wusste denn schon Mose, als er 1. Mose schrieb? In the beginning God created the heavens and the earth. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. I mean, he was living in the ancient world. Und er lebt ja in dieser alten Welt. You have the right to say, Pastor Rob. Ihr habt dann das Recht zu sagen, Pastor Rob. I love you. Ich liebe dich sehr. But you are wrong. Aber du liegst da falsch. You are wrong. Du bist da falsch. Because our authority is the word. Weil unsere Autorität ist das Wort. And we're accountable to the word. Und diesem Wort gegenüber sind wir Rechenschaft schuldig. This is our constitution. Das ist unsere Verfassung. And we are subject one to another. Und wir sind uns auch gegenseitig Rechenschaft schuldig. We are accountable to each other. Wir sind uns gegenseitig verantwortlich. And in many ways we're accountable in all different ways. Und in vielerlei Weise sind wir uns verantwortlich. Right? When I pick up a microphone, so wenn ich ein Mikrofon ergreife, I'm accountable to the people on the mixing board. Bin ich denen da rückwärts am Mischpult verantwortlich. Don't pick up the mic like that. Nimm das Mikrofon nicht so in die Hand. What do you mean? Don't hold it here, it'll feedback. Na, halt's nicht so knapp da dran, das wird ein Feedback geben. They have the right to say that's wrong. Und sie haben das Recht zu sagen, das ist falsch so. Whoever's running the books, that's wrong. Wer immer da am Büchertisch arbeitet, das ist falsch. Whoever's doing the buffet. Wer auch immer beim Buffet mitarbeitet. Don't eat that. Das ist nicht. I just fell on the floor. Das ist gerade jetzt am Boden gelegen. Someone has the right to step in and say you are wrong. Jemand hat das Recht da hineinzukommen und zu sagen, da liegst du falsch. This is accountability. Das bedeutet es Rechenschaft zu geben. And when I'm living my life und wenn ich mein Leben so lebe in the shadows und zwar im Schatten in den dunklen Zeiten. So I'm not accountable to anybody. So dass ich niemandem gegenüber Rechenschaft abgeben muss. You are headed for your worst nightmare. Dann bewegst du dich auf deinen schlimmsten Albtraum zu. And those three words will occur sometime in your life. Und diese drei Worte werden in deinem Leben einmal auftauchen. Then it happened. Und es geschah. Now watch this and we'll begin to close. Nun folgendes noch, wir werden gleich abschließen. The nightmare gets worse. Dieser Albtraum wird schlimmer. David sees he's alone. He sees the woman from the top of the building. So David ist alleine dort und sieht die Frau vom Dach oben. He says to his servants, "Who's the woman?" Und fragt seine Diener, wer ist diese Frau? Bathsheba, the son of Uriah. Bathsheba, die Frau von Uriah. Really? Wirklich? Go get her for me. Geht hin und holt sie her. No accountability. Keine Rechenschaft. Who was there that could tell the king you're wrong? Wer war denn dort, der dem König sagen hätte können, du, das ist falsch? What do you want to do that for, sir? Wofür möchten Sie das machen, mein König? You know the policy. Sie kennen doch die Regeln. Don't be alone with a woman. Nicht alleine zu sein mit einer Frau. You heard what Billy Graham said, didn't you, David? Du hast doch gehört, David, was Billy Graham gesagt, nicht wahr? Right? Don't you remember? Erinnerst du dich nicht daran? But there's no accountability. Aber da gibt's niemanden, dem Rechenschaft ablegen muss. So he gets her. Also lässt sie bringen. And he sleeps with her. Und schläft mit ihr. And suddenly she sends the message back, I'm pregnant. Und plötzlich kommt die Botschaft zurück, ich bin schwanger. His worst nightmare is happening. Sein schlimmster Albtraum beginnt jetzt. But David is smart. Aber der David ist ein kluger Kopf. Don't worry. Bathsheba, we'll get out of this. Kein Problem, Bathsheba, wir werden das schon irgendwie lösen. Lass mich einmal nur kurz nachdenken. We can cover this one up. Das können wir schon irgendwie vertuschen. We'll cover it up real good. Wir können das wirklich verbergen. So he gets Uriah to come back. Also lässt den Uriah zurückkommen. Step number one. Punkt 1. Let's make a smoke screen. Wir wollen einen anybody? Eine Nebelschwade bilden. Let's throw a smoke screen up. Also eine Nebelschwade. Let's get Uriah to come back and give us a report from the battle. Der Uriah soll zurückkommen und soll uns einen Bericht ablegen, wie es in der Schlacht steht. Then he'll sleep with his wife. Dann wird mit seiner Frau schlafen. And then he'll think it's his child. Und dann wird glauben, das Kind ist von ihm. For the rest of his life. Für den Rest seines Lebens. What's wrong with that? Also was ist denn daran falsch? Puh, wow. What's wrong with that? Was daran falsch ist? The kid's 32 years old. Der ist 32 Jahre alt. And he still thinks that you're his dad. Und denkt dann immer noch, du bist sein Vater. He doesn't look like you. Schaut zwar nicht so aus wie du. Uriah is a Hittite. Der Uriah ist ja ein Hittiter. Probably got orange hair, you know, red hair. Vielleicht so oranges oder rotes Haar gehabt. He's probably got, you know, like just those like lion-like features. Schaut jetzt so wie ein wilder Löwe oder so. Right? And here comes this kid out of the womb, and it's like. That's my kid. Und da kommt das Baby zum Vorschein und der sagt, das ist mein Kind. Beautiful, and Uriah says, das Kind ist so wunderschön und der Uriah sagt, what an ugly kid. Was für ein hässliches Kind. Can't be my kid. Das kann doch nicht von mir sein. So Uriah comes back. Der Uriah kommt zurück. And then he intimidates Uriah. Und dann bedroht den Uriah. Intimidates. What's the word for intimidate? Schüchtert ihn ein. And he says in verse 8, Uriah, go to your house. Und sagt im Vers 8 zum Uriah, geh zu deinem Haus. And wash your feet. Und wasche deine Füße. Like go spend the night at home. Also auf Deutsch, geh und verbring eine Nacht zu Hause. Step 2. Let's intimidate this guy a little bit here. Punkt 2, lassen wir wir wollen diesen Burschen ein wenig einschüchtern. Yes sir. Goes home. Ja, Herr. Er geht nach and Hause. And sleeps in front of the door. Aber er schläft draußen vor der Tür. Next day. Am darauffolgenden Tag. Uriah didn't go inside. Der Uriah war nicht drinnen im He Haus. He slept on the door in the doorway. Der hat draußen am Gang geschlafen. So, okay. Step 3. No problem. Punkt 3. Kein Problem. Have Uriah come to me tonight. Der Uriah soll heute Abend zu mir kommen. And we'll have a celebration. Wir werden feiern. And we'll just manipulate the situation a little bit. Und wir werden die Situation ein wenig manipulieren. And we will cover it up. Und werden das dadurch bedecken. And so he gets him drunk. Also wird er betrunken gemacht. In verse 13. Vers 13. And then sends him home. Und dann schickt er ihn wieder nach Hause. But even as a drunk man right now, aber sogar als Betrunkener jetzt, and sin unto sin unto sin unto sin, und nachdem Sünde nach Sünde aneinander gefügt wurde, Uriah doesn't go in the house. Geht der Uriah nicht hinein in das Zimmer. Now what do we do? Was machen wir nun? So what does David say in verse 14? Was sagt nun David im Vers 14? And it came about in the morning that David wrote a letter to Joab and sent it by the hand of Uriah. Und es geschah am nächsten Morgen, da schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. He had written in the letter saying, und er schrieb in dem Brief Folgendes: Place Uriah in the front line of the fiercest battle and withdraw from him. Stellt Uriah dahin, wo die Kampffront am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück. So that he may be struck down and die. Dass er getroffen wird und stirbt. Now what did Uriah have to do with the situation? Nun, was hatte denn der Uriah mit der ganzen Situation zu tun? Uriah was one of his faithful, mighty men. Uriah war einer seiner mächtigsten und treuesten Diener. And now he's about to be betrayed. Und nun wird er betrogen. Like a dog. Wie ein Hund. To cover up a situation. Damit einfach die Situation da nicht aufkommt. And I'm sure when Joab opened up this letter. Und ich bin mir sicher, als Joab diesen Brief dann in der Hand hielt und öffnete. Sir, Uriah is back. Herr, der Uriah ist wieder zurück. Bring him right in. Bringt ihn hier. Hello, sir. Hallo, mein Herr. I hurried back as fast as I could. Ich bin so schnell wie möglich wieder zurückgekommen. Important letter from the king. Wichtiger Brief vom König. Can I get right back in the battle? Kann ich wieder zurück zur Schlacht? Sure, you're right. Go ahead. Okay. Thank you. Uriah, hinaus mit dir. Ja. Danke. How are my friends doing? Wie geht's meinen Freunden? They're doing fine. The battle's going. It's fierce. Yeah. Ja, es geht ihnen gut, aber die Schlacht ist hart. Looks like we can win it. Aber es sieht so aus, als ob wir gewinnen würden. Okay, thank you. Danke. God bless you. Gott segne dich. Okay, let's read this letter here. Schauen wir mal, was in diesem Brief okay. steht. From David. Von David. King, dem König. Send Uriah to the fiercest part of the battle and make sure he dies. Schick den Uriah hinaus an die härteste, dort wo die Schlacht am härtesten tobt, und schau, dass er wirklich getroffen wird. What? Und stirbt. What? Was? What? From the king, make sure you put Uriah in front of the battle, make sure he dies. Schau, dass der Uriah hinauszieht, dort an die Stelle, wo die Schlacht am härtesten tobt, und dass er stirbt. What did Uriah do? Was hat Uriah gemacht? He must be a conspirator. Das muss ein Verschwörer sein. Uriah, not Uriah. Doch nicht der Uriah. Did Uriah go to the other side? Ist der Uriah da übergelaufen auf die andere Seite? Must be a spy. Der muss ein Spion sein. What did he do? Was hat er gemacht? Oh, poor Uriah. Oh, der Uriah, das darf nicht wahr sein. Duh! One of my best men. Einer meiner besten Männer. How could he have done this? Wie kann er nur sowas tun? And I'm sure that Joab was so upset. Ich bin mir sicher, dass der Joab so entsetzt war, so zornig. And so Joab does what David said. Und so macht nun Joab das, was David befahl. For the fiercest part of the battle. Er schaut, wo die Schlacht am härtesten tobt. And then he sends Uriah to the front. Und dann schickt er den Uriah dorthin. And he tells the other guys, und er sagt den anderen Männern, pull back. Zieht euch dann zurück. Leave Uriah there. Und lasst den Uriah dort vorne. Somehow he did that. Und irgendwie hat er and here's Uriah, obedient. Und da ist der Uriah, er ist wirklich gehorsam. You could just picture as Joab is watching Uriah in his armor. Und ihr könnt euch das vorstellen, wie der Joab den Uriah beobachtet in seiner Rüstung. Dieser tapfere Diener. to the front. Ganz an der Front. And there's their mighty men in these skins and horns and all kinds of stuff. Und da sind die anderen mächtigen Männer und sie haben alle diese Ausrüstung. Und muscles and veins coming out. Die Muskeln treten hervor. And Uriah. Uriah. For the king. Für den König. And he's fighting fiercely. Und er kämpft da ganz, ganz hart. And he's fighting and fighting for the king. Und er kämpft für den König. And suddenly they're just too strong and plötzlich sind sie zu stark. He's cut in the knee. Und er wird getroffen. He still fights. Er kämpft noch immer. And they hit him again in the arm. Aber sie treffen ihn nochmal. And he's going down and he's fighting. Und er sinkt da nieder. Und er kämpft weiter. Across the chest. Und plötzlich ein Schlag auf die Brust. Uriah's down. Der Uriah they liegt take da. The sword and und dann kommt das Schwert und er wird getötet. Right through his belly. Durch seinen Magen. Right across his neck. Sein Hals. One of the greatest mighty men David ever had is betrayed. Einer der mächtigsten Männer, der jemals unter David diente, wurde verraten. To cover David's sin. Damit die Sünde Davids nicht aufkam. But it doesn't stop there. Aber da ist nicht Ende bei der Look Geschichte. Look at verse 25. Schaut euch den Vers 25 an. Then David said to the messenger. Da sagte David zu dem Boten. After he hears that Uriah is dead. Nachdem er die Nachricht erhalten hatte, dass Uriah tot war. Thus you shall say to Joab. So sollst du zu Joab sagen. Do not let this thing displease you. Lass diese Sache nicht so schlimm sein in deinen Augen. For the sword devours one as well as another. Denn das Schwert frisst bald so, bald so. Incredible. The indifference. Es ist unglaublich, diese Gleichgültigkeit. Total indifference. Völlige Gleichgültigkeit. You know, when you have no foresight, you can't imagine what you could do. Wenn du keinen Vorausblick hast, dann kannst du dir auch nicht vorstellen, was du zu tun fähig bist. This is why such an important part of our foresight is to read the scripture. Deshalb ist es so wichtig bei unserem ganzen Vorausblicken, dass wir die Schrift lesen. And when we read what mighty men of God could do, und wenn wir dann lesen, was wirkliche mächtige Männer Gottes zu tun in der Lage sind, without foresight, ohne Vorausblick, we get a better idea of what we can do. Dann bekommen wir eine bessere Vorstellung dessen, was wir zu tun in der Lage we sind. Can just live this nightmare right here. Wir können diesen Albtraum hier durchleben. He's indifferent. Er ist gleichgültig. And then he flatters. Und dann schmeichelt er noch. Make, he says, make your battle against the city stronger. Er sagt dann, führe deinen Kampf gegen die Stadt entschlossen fort. Okay, King, that's going to cost more men. Ja, das wird aber mehr Männer kosten. Okay, then let it cost more men. Nun, dann soll es mehr Männer kosten. And overthrow it. Und reiße sie nieder. And so encourage Joab. So ermutige ihn. Tell Joab to take the city. Also sag diesem Joab, er soll diese Stadt einnehmen. Tell him to go for it. Sag ihm, er soll sich da wirklich daran halten. When he takes the city, he'll be so happy, he'll forget about Uriah. Und wenn er die Stadt eingenommen hat, wird er dann schon froh sein und er wird vergessen wegen des Uriah. Probably going to cost us more men. Aber das wird vielleicht mehr Männer kosten. Just give him the permission, it's fine. Aber ja, geben wir ihm die Erlaubnis dazu. Verse 26. Vers 26. And when the wife of Uriah heard that Uriah her husband was dead, she mourned for her husband. Und als Urias Frau hörte, dass Uriah ihr Mann tot war, hielt sie die Totenklage um ihren Gatten. Then the time of mourning, when the time of mourning was over, David sent and brought her to his house, and she became his wife. Als aber die Trauerzeit vorüber war, sandte David hin und nahm sie in sein Haus auf. Then she bore him a son. Und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. But the thing that David had done was evil in the sight of the Lord. In den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hatte. This is why the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Deshalb bedeutet es die Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang der Weisheit. It's the beginning of foresight. Das ist der Anfang des Vorausblickens. Because God sees everything. Weil Gott alles sieht. Hebräer 4:13. Nothing is hidden from his sight. Nichts ist vor seinem Blick verborgen. Everything is laid bare. Alles liegt offen und bloß. And right there is the beginning of wisdom. Und da fängt die Weisheit an. God sees it. Gott sieht es. God sees this. Gott sieht das. And God's word says this is not good. Und das Wort Gottes sagt, das ist nicht gut. And if that's not enough for my heart, und wenn mir das nicht reicht in meinem Herzen, then paint the nightmare. Nun, dann lass uns diesen Albtraum ausmalen. Then say, if I go through this door, dann sag, wenn ich durch diese Tür hindurchgehe, where is this gonna lead? Wo wird das dann hinführen? There was an interview on the television one time. Eines Tages gab es da ein Interview im Fernsehen. They interviewed 100 couples. Und zwar wurden da 100 Ehepaare interviewt. Where one of the couples committed adultery. Eines dieser Ehepaare beging Ehebruch. These were not Christians. Das waren keine Christen. And they said this. Sie sagten Folgendes. Don't do it. Macht das nicht. Don't ever do it. Macht es niemals. Don't ever, ever, ever, ever do it. Macht das ja niemals. Niemals. It will destroy. Das zerstört. These are unsaved people. It will destroy. Das waren unerrettete Menschen. Sie sagten, das zerstört. Maybe you want to go see the movie Fatal Attraction sometime. Vielleicht Fatal Attraction. It's with Michael Douglas. Da gibt's einen Film, der heißt Fatal Attraction mit dem Michael Douglas. And here is a situation of adultery. Und da wird eine Szene geschildert, wo Ehebruch begangen which wird. Turns into a living nightmare. Und das wandelt sich dann in einen wirklichen lebendigen Albtraum. You know, when the stupid part comes, close your eyes and just the rest of it just absorb the nightmare. Also wenn dieser dumme Teil da aufkommt, diese Szene, dann schließt vielleicht eure Augen, aber danach seht ihr den Albtraum, wie er sich verwirklicht. But let's close with this. Aber schließen wir mit Folgendem ab. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist Weisheit. In the next chapter God will say to David, und im darauffolgenden Kapitel sagt dann Gott zu David, why did you despise my word? Warum hast du mein Wort verachtet and do this? Und das getan? You see, the word of God gives us the foresight. Ihr seht hier, das Wort Gottes gibt uns diesen Vorausblick. That'll save us from nightmares. Der uns vor diesen Albträumen retten and wird. If you're in a nightmare today, und wenn du dich heute in solch einem Albtraum befindest, God is faithful, Gott ist treu, but the pain is there. Aber der Schmerz ist da. And God can help. Gott kann helfen. But remember the guy, the thief on the cross. Erinnert euch an den Dieb am Kreuz. He was in a nightmare. Er befand sich in diesem Albtraum. He was nailed to a cross. Er wurde ans Kreuz genagelt. But thank God Jesus was next to him. Aber dank sei Gott, dass Jesus neben ihm war. And when the Lord said, "Today you'll be with me in paradise." Und als der Herr zu ihm sagte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. It did not spare that man. Das hat nicht bedeutet, dass dieser Mann from having his legs broken just a short while after, keine Beine gebrochen erhielt. Hanging there on a cross, er hing da an diesem Kreuz. And Roman soldiers come with clubs and just smash your shins until the bone is sticking out. Und die römischen Soldaten kamen vorbei mit Hämmern und sie zertrümmerten ihm die Knochen. A nightmare. Ein Albtraum. And I'll just close with this. Und mit dem in America, when they have problem children, wenn es in Amerika Problemkinder gibt, there's programs where they take these children to prisons. Da gibt es Programme dafür, dass diese Kinder in Gefängnisse kommen. And they walk them through the prison. Und sie werden durch dieses Gefängnis durchgeführt. And they say many of them that walk through that prison never want to be there. Und never end up there. Und das heißt, dass dann viele, die durch dieses Gefängnis geführt werden, sagen, sie wollen niemals dahin gelangen. Because they see the nightmare. Weil sie den Albtraum sehen. And they say, you know what? I don't want to do this anymore. Und sie sagen, nein, ich mache das nicht mehr. So, let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute. For the privilege to walk with you. Für dieses Privileg, mit dir zu wandeln. And maybe there's somebody here this morning, you don't know Jesus. Vielleicht ist jemand hier und du kennst Jesus nicht. Picture the nightmare of being eternally separated from God. Stell dir diesen Albtraum vor, ewig von Gott getrennt zu sein. Eternally separated from God. In alle Ewigkeit von Gott getrennt zu sein. But Jesus Christ purchased salvation with his blood. Aber Jesus Christus hat die Errettung erkauft durch sein Blut. Receive him today. Empfang ihn heute. As your savior. Als deinen Erretter. Pray with me. Bete mit mir. Say, Lord Jesus. Sag, Herr Jesus. I am a sinner. Ich bin ein Sünder. Please forgive me. Bitte vergib mir. And cleanse me. und reinige mich. Come into my life und komm in mein Leben. And be my Savior. Sei mein Erretter. And my Lord. Und mein Herr. Please. Bitte. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Open my eyes. Öffne mir die Augen. Please, I ask you this. Bitte, darum bitte ich dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Thank you for listening. Danke fürs Zuhören.